Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Heute melden wir uns mit einem Stück, das einen vielversprechend dunklen Namen trägt: Morbus Sacker. Die Hauptperson ist Professor Ludwig Staudenmayer, geboren 1865 in Krumbach und gestorben 1933 in Rom. Er war Chemiker in Freising. Im Jahre 1901 begann er einen lebenslangen Selbstversuch, der erst nach 32 Jahren mit seinem Tode endete. Sein Einstieg in die Wissenschaft und somit der Beginn seines Abstiegs in die Welt des Dunklen. Mediales Schreiben. Bald melden sich Wesenheiten bei ihm, die immer hartnäckiger werden und nicht mehr abzuschütteln sind. Penibel protokolliert der Staatsdiener Staudenmayer seine magische Karriere und veröffentlicht schließlich 1912 die erste Ausgabe seines Buches »Magie als experimentelle Naturwissenschaft«, eine Mischung aus Selbsterfahrung und Quellenstudium. Aber wie es so ist, wenn man sich auf das gefährliche Terrain von Selbsterfahrung und Magie begibt, Staudenmayers Experimental-Dämonologie entgleist zusehends. Er dokumentiert die Fortsetzung seiner Qualen in der erweiterten zweiten Auflage 1922 seines Hauptwerkes. In späteren Jahren setzt ihm besonders eine Personifikation namens Schuster Simon zu. Zu spät soll er die Hilfe eines Exorzisten gesucht haben. Die letzte Arbeit Staudenmayers befasste sich mit dem Problem des Alterns. Sein Wagemut findet das Interesse sowohl der magischen Praktiker als auch der Wissenschaftler. Er versuchte für die Magie zu leisten, was Lavoisier geleistet hatte, als er aus der Alchemie die Chemie machte. Die Einschätzung der Psychologen lautet allerdings bereits 1918 paranoide Schizophrenie. Wenn von großen Selbstversuchen in der Medizin die Rede ist, möge auch dieser Außenseiter der Medizin nicht vergessen werden. Neben den Großen, die in heroischer Haltung Erkrankungen bei sich selbst herbeiführten, um sie zu studieren, sei auch Staudenmayer nicht vergessen, der, wenn auch anfänglich ohne das Bewusstsein der Gefahr, später mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit in Tiefen experimentiert hat, in denen bereits das Gefüge der Persönlichkeit zerbricht oder das reine Grauen zu Hause ist, wenn ihm die Zügel des Denkens auch schließlich entglitten. Die Schilderung seines Experimentes mit dem Unbewussten wird immer ein klassisches Selbstzeugnis der Psychopathologie bleiben und auch ein großes menschliches Dokument. So schreibt der Psychologe Heinz Ahlenstiel. Wenn Sie jetzt statt eines Hörspiels eine wissenschaftliche Abhandlung befürchten, liebe Hörerinnen und Hörer, so können Sie sich getrost entspannen. Ulrich Bassenge hat in seinem Stück eine kuriose Komposition aus Texten von und über Ludwig Staudenmayer hergestellt. Die Risiken, Nebenwirkungen und persönlichen Chancen der Dämonologie können Sie somit als Selbstversuch in Ruhe im Radio verfolgen. Im Februar 1901, ich war damals gerade 36 Jahre alt, fragte mich ein mir bekannter Herr, ob die in spiritistischen Sitzungen gelegentlich auftretenden phosphoreszierenden Gestalten sich nicht zum Teil physikalisch oder chemisch erklären ließen. Als ich bemerkte, dass meines Wissens der Spiritismus überhaupt nur auf Schwindel beruhe, war der Fragesteller nicht zufrieden, denn er hatte früher wiederholt Gelegenheit gehabt, spiritistischen Sitzungen beizuwohnen und war von der Realität der Phänomene vollständig aus eigener Anschauung überzeugt. Insbesondere hatte er auch, teils allein, teils in Verbindung mit seinem Bruder, Experimente unternommen und dabei namentlich nachts öfters Klopflaute gehört. Später gab er jedoch die Versuche wieder auf, weil sie ihn sehr nervös machten und zu keinem Resultate führten. Duprell, Spiritismus und Antispiritismus, Leipzig, 1891. Das automatische Schreiben, Gera. Ludwig Staudenmayer, Theologe und Naturwissenschaftler, seit 1896 Professor für Experimentalchemie an der Katholischen Fachhochschule zu Freising. Magnetische Erziehung, Wien, 1800. Zu mir hatte er als experimentierendem Naturwissenschaftler größeres Vertrauen und riet mir darum, selber in dieser Richtung Beobachtungen anzustellen. Er zeigte mir auch, wie man bei den Spiritisten zuerst mit Schreibversuchen zu beginnen pflegt. Obwohl ich nicht bloß ihm, sondern auch mir selbst einwandte, dass bei derartigen Experimenten erwiesenermaßen unfreiwillige Muskelbewegungen auftreten und dieselben somit nichts beweisen, gab ich seinem weiteren Drängen nach und setzte mich während einiger Tage je eine Zeit lang mit Papier und Bleistift an den Tisch, wartend, ob sich nicht etwa die Hand bewege und der Bleistift zu schreiben beginne. Jedoch bald reute mich die dafür aufgewandte Zeit und ich stellte die Versuche wieder ein, da ich in der Chemie Besseres zu tun hatte. München, den 19. Januar 1938. Lieber Herr Professor Heiligenthal, Ludwig Staudenmayer ist am 20. August 1933 im Spital der Barmherzigen Brüder in Rom, Ponte Quattro Capi auf der Tiberinsel, abends 6¼ gestorben. Er war 5 Wochen vorher dort aufgenommen worden, ganz erschöpft und vollständig zum Skelett abgemagert. Unter der guten Pflege erholte er sich bald wieder, aber als er die Kräfte wieder kommen fühlte, ließ er sich nicht mehr halten und kehrte in seine Wohnung zurück. Dort erlitt er mehrere Ohnmachtsanfälle und musste deshalb wieder ins Spital zurückverbracht werden, wo er unter urämischen Erscheinungen starb. Wahrscheinlich hat er zu Hause wieder angefangen mit seinen Exerzitien. Seine Lebensweise muss höchst merkwürdig gewesen sein. Monatelang lebte er zum Beispiel nur von Schokolade, dann wieder nur von haufenweise Orangen. Es scheint, dass hierfür der Wunsch der inneren Stimmen maßgeblich gewesen ist. Für den Moment konnte ich nicht mehr herausfinden. Der tägliche Praxisbetrieb lässt derzeit wenig Luft. Herzlich, Ihr Dr. Schädel. Der erwähnte Herr kam jedoch wieder und ließ nicht ab, mich zur Fortsetzung der Bemühungen zu ermuntern, und ich begann darum von Neuem. Schon nach wenigen Tagen verspürte ich jetzt einen eigentümlichen Zug in meinen Fingerspitzen, der bestrebt zu sein schien, den Bleistift von links nach rechts schief aufwärts weiter zu bewegen. In den nächsten 2 Wochen ging dieser Prozess immer leichter vonstatten. Doch suchte sich der Bleistift allmählich nach den verschiedensten Richtungen zu bewegen und manchmal beschrieb er die sonderbarsten Windungen und Schnörkel. Obwohl ich bis dahin keinen vernünftigen Sinn herausfinden konnte, war ich bereits für die Sache gewonnen und mein lebhafter Wunsch war von nun an der, dass aus diesen Schreib- und Zeichnungsversuchen eine planmäßige Schrift oder eine Zeichnung entstehen möge. Besonders aber galt mir eine intellektuelle Verständigung mit den Führern des sozusagen allmählich immer lebendiger werdenden Bleistifts als erstrebenswert. 1992, Philippine Demut Beuerle, Reisen in den Mond, in mehrere Sterne und in die Sonne, Weilheim an der Teck, 1833, Kerner, die Seherin von Prévost, Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinraten einer Geisterwelt in die unsere. Stuttgart, 1890. Als ich eines Abends wieder den Bleistift hielt, Swedenborg, begann er mit einem Male buchstabierend zu schreiben. Julie Norne ist da. Ich fragte in Gedanken, ob ein Geist anwesend sei. Die schriftliche Antwort lautete bejahend. Es folgten nun noch verschiedene Fragen und Antworten, aber nur in Dingen, die ich selber bereits wusste. Ich wollte nämlich zunächst sehen, ob ich einen genügend intelligenten Geist vor mir habe, und prüfte darum die Julie hauptsächlich in Chemie. Da der Geist bald müde zu sein schien, wurde die Korrespondenz nur kurze Zeit geführt. Freising, den 18. August 1927. Liebe Base, eben erhalte ich dein Telegramm. Ich spreche euch allen mein herzliches Beileid aus. Leider ist es absolut unmöglich, zur Beerdigung zu kommen, da ich nächsten Donnerstag, den 25. August, frühmorgens unaufschiebbar nach Rom abreisen werde. Da ich nun vorzeitig pensioniert bin, werde ich dort im milderen Klima meine Studien fortsetzen. Wegen der großen Entfernung kann ich nur das Allernotwendigste mitnehmen. Die Sache ist deshalb so umständlich, weil es sich um dauernden Aufenthalt in Rom handelt. Ich muss also unbedingt um Entschuldigung bitten. Meine Haushälterin Katharina erlaubt sich ebenfalls, ihr tiefes Beileid auszudrücken. Mit besten Grüßen, dein ergebener Professor Staudenmeier. PS, ich werde euch nächstens meine römische Adresse mitteilen. Allmählich wurde die Zahl der sich meldenden Geister immer größer. Während zunächst wissenschaftlicher Ernst in der Sache gewesen war, drohte jetzt die Angelegenheit zu verflachen, und allmählich kamen unverkennbar auch minderwertige, ja selbst moralisch defekte und bösartige Intelligenzen. Schließlich schienen auch sexuelle Momente ins Spiel treten zu wollen. Aus dem inneren Vorherwissen dessen, was geschrieben wurde, entwickelte sich mit der Zeit ein inneres oder auch nahe am Ohre befindliches Vorherhören desselben. Endlich ließ ich den Bleistift ganz weg und brauchte nur noch unter Aufhorchen auf die innere Stimme die rechte Hand und namentlich die drei Finger, mit welchen ich sonst den Bleistift gehalten hatte, gleichzeitig entsprechend etwas zu bewegen. Schließlich wurde auch das überflüssig. Und ich konnte, da ich inzwischen auch selber innerlich sprechen gelernt hatte, jederzeit mit den sich meldenden Wesen verkehren. Ich war also, statt zu einem Schreibmedium, wie die Spiritisten sich ausdrücken, zu einem hörenden Medium geworden. Du hast so ein kluges, geschmackloses und steuerliches Gebaren. Ich bin der deutsche Kaiser. Es ging dann tagelang ganz gegen meinen Willen ein unerträgliches und widerliches Streiten vor mir. Das war die erste große Enttäuschung, die ich auf diesem Gebiet erlebte. Vielfach erwiesen sich auch die Angaben der sich meldenden Wesen direkt als erlogen. Wir können halt nicht anders. Wir müssen lügen. Wir sind böse Geister. Das darfst du nicht zu schlimm auffassen, Ludwig. Wenn ich aber grob wurde, wurden sie es auch. Du kannst mir auf den Buckel steigen, du Dummkopf. Du quälst uns ständig. Hättest du mich nicht gerufen, ich muss jetzt bei dir bleiben. Zeitweilig bedingte schon der geringste unvorsichtige Gedanke an mein Inneres einen Wutausbruch der inneren Stimme. New York, den 5. Februar 1938. Lieber verehrter Herr Dr. Schädel, Ihr Brief und das Konvolut Staudenmeier sind mir eine sehr große Freude. Alles, was mit diesem urchigen Genie zusammenhängt, berührt mich positiv und macht ihn mir liebenswerter. Ich mache mir nicht besonders viel aus eigentümlichen, mystischen Zusammentreffen im Leben, aber es gefällt mir, dass Staudenmeiers Fortleben im Geiste an demselben Tage begann, an dem sein leibliches endete, dass mein kleiner Vortrag in Ascona wohl die erste Äußerung eines Professors, wenn auch eines völlig Außerordentlichen, war, die ihn der traditionell psychiatrischen Beleuchtung entrückte und mehr noch ihnen den Impuls eingab, seinen Spuren nachzugehen. Heinrich Heiligenthal, Professor für Philosophie an der Columbia University. Er forscht am umfassenden Zusammenhang aller Mythen. Mein persönlicher Wunsch wäre, es gäbe sich aus dem allen die Gelegenheit, Staudenmeier ein Wort, eine Studie zu widmen, die eben das gediegene, im Grunde äquilibrierte, unzerstörbare seines Wesens herausstellte und den weiträumigen Begriff eines Morbus Sacer schüfe. Wer, wenn nicht wir, könnte diesem Heros die magische Namenstafel setzen, die er verdient, wie andere ihrer bedürfen, weil er nicht vergessen, übergangen werden darf. Stets ergeben grüßt Sie Ihr Heinrich Heiligenthal. Außer diesen akustischen Halluzinationen, wie sie der Psychiater nennen würde, traten auch andere, namentlich optische, auf. Ich fühlte zunächst häufig ganz deutlich eine Beeinflussung meiner Augen. So zum Beispiel wurde es mir dunkler vor denselben, wenn böse Geister anwesend zu sein schienen. Endlich sah ich aber auch tatsächlich Gestalten. Seine Mutter sagte oft, es sei viel unheimliches Herumwischen und Flattern in seinem Zimmer, dies besonders im Anfang seiner Studien. Unter den optischen Halluzinationen ist folgende die bemerkenswerteste, weil sie mir zum ersten Male eine besonders klare Vorstellung und unmittelbare Anschauung über das Wesen der spiritistischen Phantome gewährte. Einmal hatte ich einige Tage den Besuch einer hübschen jungen Dame. Dieselbe machte einen gewissen Eindruck auf mich, der jedoch schnell wieder verschwand, nachdem sie fort war. Wenn du deine Augen von mir luten, denn sie machen mich brünstig. Ein paar Tage später lag ich nachts in meinem Bette, auf die linke Körperseite geneigt und dabei gelegentlich mit den inneren, sich meldenden Stimmen redend. Als ich mich jetzt auf die andere Seite drehte, sah ich zu meiner größten Überraschung rechts neben mir den Kopf des fast betreffenden Mädchens aus dem Bette herausragen, nachdem es wie wenn es neben mir liegen würde. Überwunden es war magisch verklärt. Es sprach von entzückender Schönheit, lachte mit den ätherisch durchsichtig, gestikulierte. Und in dem fast dunklen Zimmer der rechten Hand auf der Straße brannte in einiger Entfernung eine elektrische Bogenlampe sanft leuchtend mit graziösen Kopfbewegungen. Im ersten Moment war ich über das Wunderbare völlig verblüfft. Im nächsten aber war mir bereits klar, um was es sich handelte. Umso mehr, als mir gleichzeitig eine raue, unheimliche Stimme innerlich spöttisch zuflüsterte. Astralscheiß! Ich fand mich daher entrüstet und ohne mich um das Phantom weiter zu kümmern, mit einem kräftigen Schimpfwort wieder auf die linke Seite. Später sagte mir eine freundliche innere Stimme, das Fräulein ist schon wieder fort. Ich sah nach und als nichts mehr vorhanden war, schlief ich ein. Diese Erscheinung war hauptsächlich für mich die Veranlassung, der Julie Norne, die offenbar die Gefahr einer sexuellen Mediumität herbeiführte, endgültig den Laufpass zu geben. Dass ihm sein Gemächt mit einer Zugelangt und verfaulen ist. Das ist der Teufel Succubus gewesen. 1920/21 war Staudenmeier wegen Nervosität in der Krepelinschen Klinik. Wurde dort erst komisch genommen, fand aber dann ernstere Beachtung, als bekannt wurde, dass er als Chemiker einen beachtlichen Ruf besaß. Krepelin habe Staudenmeier auch in der Vorlesung vorgestellt. Rom Viale Germanico 146, den 26. August 1928. Lieber Freund, für deine Glückwünsche zu meinem 40-jährigen Jubiläum danke ich dir vielmals. Heute ist es gerade ein Jahr, dass wir hier in Rom angekommen sind. Was die Hitze anlangt, so habe ich mich schon lange darauf gefreut. Auch die Katharina verträgt die Hitze sehr gut, fast noch besser als ich. In meinem Zimmer hat es eben jetzt abends 6:30 27,5 Grad. Die letzten 8 bis 10 Jahre hatte ich unsägliche Schwierigkeiten mit einer Art nervöser Darmverschlingung vom Gehirn und Unterbewusstsein ausgehend und verursacht durch das zielbewusste Zusammenhelfen meiner Personifikationen unter Führung des Bockfuß. Was hätte vermieden werden können, wenn mich die Heuochsen in München verstanden und sich um mich angenommen hätten? Es wird eine Sulze geben. Stets ergeben, dein Staudenmeier. 2. März 1938. Lieber verehrter Herr Schädel, der Text der Staudenmeierschen Karte, herzhaft und erquickend wie alles, was von diesem eigentlich kerngesunden Manne ausging. Nachdem er mit seinem alten Spezi die Skala junggeselliger, klerikaler, bajuwarischer Neckereien und Lebenswichtigkeiten gehörig durchlaufen hat, kommt er mit der uns inzwischen geläufigen Verhohlenheit doch ausreichend auf sein Opus Magnum zu sprechen. Da er aber praktisch mit Bockfuß und Darmverschlingung bis ans Ende nicht ganz fertig werden konnte, brauchte er viel Zeit und hat es nicht erlebt, aus Kreppelin und anderen Heuochsen Sülze zu machen. Ihr Heinrich Heiligenthal. Damit ich mich von meiner Nervosität erhole, hatte mir der Arzt über meine Experimente lächelnd geraten, die ganze Magie an den Nagel zu hängen und möglichst wenig zu studieren, dafür aber fleißig Spaziergänge zu machen und namentlich auch auf die Jagd zu gehen. In letzterer Beziehung kam ich seinem Wunsche nach. Speziell spielte die Jagd auf Elstern und Krähen eine Hauptrolle. Wenn ich nun aber allein in den Freisinger Isarauen mit dem Gewehr auf dem Rücken herumstreifte, sah ich statt der Elstern häufig da und dort auf Bäumen und Gesträuchern im schattenhaften, aber ganz deutlichen Umrissen Spottgestalten sitzen. Dickbäuchige Kerle mit krummen, dünnen Beinen, langen, dicken Nasen oder langrüsselige Elefanten, die mich anglotzten. Auf dem Boden wimmelte es manchmal von Eidechsen, Fröschen und Kröten. Bisweilen waren sie fantastisch groß. Alle möglichen Tierformen und Teufelsgestalten umgaben mich. Jeder Strauch, jeder Zweig nahm abenteuerliche, mich ärgernde Formen an. Ein andermal saß auf jedem Baum, auf jedem Strauch eine Mädchengestalt. Jedes Schilfrohr schien sich mit einer solchen umgeben zu wollen. Auf den vorüberziehenden Wolken sah ich Mädchengestalten, verführerisch lächelnd oder auch spöttelnd. Und wenn der Wind die Zweige bewegte, winkten mir Mädchengestalten zu. Das Säuseln des Windes wurde zu ihrem Geflüster. Wer die Geschichte der Heiligen der verschiedenen Religionen kennt, weiß, dass dieselben Ähnliches gelitten. Rom, Heiliges Büro, Kongregation der Römischen und Allgemeinen Inquisition, 30. Juni 1938. Sehr geehrter Herr Dr. Schädel, in Beantwortung Ihres Briefes betreffend Professor Staudenmeier hier so viel ich sagen kann. Er war gleichsam beherrscht von fixen Ideen, die ihn quälten. Eines Tages wies er mich auf eine Kassette in einem Winkel des Raumes hin und sagte, da ist der Schatz. Darauf ich, welcher Schatz? Er antwortete, ein Manuskript, das auch unter den Theologen Verwirrung stiften wird, wenn es erst abgeschlossen ist. Ich fragte, wieso? Und er nahe an meinem Ohr flüsterte in geheimnisvollem Ton, Monsignore, die Seele ist nicht einfach. Ich versuchte gutmütig, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, verstand aber schnell, dass alles nutzlos war. Er sah mich lächelnd an und wiederholte ernst, glauben Sie mir, die Seele ist nicht einfach. Mit verehrungsvoller Begrüßung verbleibe ich Ihr Monsignore Hermann Maria Santifaller. New York, 8. Juli 1938, lieber verehrter Herr Schädel, für mich ergibt sich aus dem Brief des Exorzisten die Gewissheit, dass die verlorene Handschrift in der Kassette den zweiten Teil seiner Faust-Tragödie enthalten muss, den Bericht, wie der Magier die Dämonen bändigt. Während sein Buch ja mehr die Deskription ihrer Beschwörung, ihres Auftauchens und Gehabens und der Art seines Umganges mit ihnen schildert. Auch zu Hause gingen dann natürlich die Feindseligkeiten wieder weiter. Während ich in meinem Bette lag, schienen sich die Bettzipfel zu beiden Seiten riesig zu verlängern und mich höhnisch anzugrinsen. Gelegentlich erfolgte auch ein Schlag ans Fenster, auf den Boden, an die Wand, ein Knall oder Krachen. Exorcizamus te, omnis immunde spiritus, omnis satanica potestas, omnis... Einmal fielen gleich gegen ein Dutzend heftiger Schläge rasch nacheinander auf einige Bücher, die sich in meinem Schlafzimmer befanden. Ein andermal wurde eine vor mir auf dem Tische liegende halbe Semmel zu meiner großen Verblüffung mit Heftigkeit auf den Boden heruntergeschleudert. Schwarze Wolken, die sich zu Teufelsgestalten formten, wälzten sich manchmal nachts gegen mich heran und nur unter Aufbietung aller mir zur Verfügung stehenden physischen und psychischen Kräfte gelang es, die Halluzination aus meinem Vorstellungskreis hinauszudrängen. De electus excutere et tribrare sicut triticum. Wir sollen euch verzichten. Wir haben die Arbeit, während ihr Frauen Jedenfalls lag ein Hauptgrund dieser inneren Quälereien darin, dass ich zu vereinsamt lebte, zu viel nachdachte und mich selbst beobachtete. Imperat tibi Deus altissimus. Es konnte für mich kein Zweifel mehr bestehen, nach naiv mittelalterlichen Begriffen war ich besessen. Dazu die verzweifelte Alternative, entweder mache ich grundlegende Entdeckungen, die geeignet sind, das Menschenrätsel von ganz neuen Gesichtspunkten aus zu beleuchten, oder ich bin ein Narr, der in unverantwortlicher Halsstarrigkeit Jahre seines Lebens, Gesundheit und vielleicht das Leben selbst opfert. Der italienische Apotheker N.N. vertiefte sich so sehr in spiritistische Studien und Experimente, dass er irrsinnig wurde. In das Krankenhaus gebracht, verfiel er in Tobsucht und musste in eine Zwangsjacke gesteckt werden. Tiefe Schwermut lagerte daher oft wochenlang über mir und ich musste ernstlich befürchten, auch meinerseits ein ähnliches Schicksal zu erleiden. Rom, Viale Giulio Cesare, 14. Den 26. Juli 1929. Lieber Freund, deine Postkarte habe ich erhalten. Gestern Nachmittag hatte es im Hintergrunde meines Zimmers etwas über 29 Grad. Was nun meine Experimente anbelangt, kann der Widerstand unmöglich noch lange andauern. Auf alle Fälle stehe ich unmittelbar vor dem Ziele. Es ist gerade, wie wenn man bei einem alten Gebäude die letzten Reste, die Grundmauern, nur mit großen Schwierigkeiten abreißen kann. Bevor der alte Dreck nicht weg ist, kann ich mit dem Neubau, der dann sehr rasch gehen wird, nicht beginnen. indem ich dich zugleich im Namen der Katharina vielmals grüße und dir eine gute Ferienerholung wünsche, zeichne ich mich als dein ergebenster Staudenmeier. Mein Gesichtsausdruck wurde häufig eigenartig. Und ich hatte nicht mehr die bekannten und gewohnten Gesichtszüge, was auch mir befreundeten Persönlichkeiten nicht entging. Allmählich hoben sich einzelne Halluzinationen immer deutlicher und bestimmter heraus und kehrten öfters wieder. Schließlich bildeten sich förmliche Personifikationen, indem die wichtigeren Gesichtsbilder mit den entsprechenden Gehörsvorstellungen in regelmäßige Verbindung traten, sodass die auftretenden Gestalten mit mir zu sprechen begannen. Ich bin müde. Heimgehen! Ich bemühte mich lange Zeit, eine Anzahl derselben weiter auszubilden. München, Dezember 1938. Lieber Herr Heiligenthal, die Suche nach der verlorenen Handschrift wird immer interessanter. Die Leute hier an der Bibliothek haben sich mit mir interessiert, aber es ist nichts zu finden. Stets herzlich, Ihr Wilhelm Schädel. Es hob und erweiterte sich deutlich meine Brust, fast ohne Mitwirkung meinerseits. Meine ganze Körperhaltung wurde auffallend stramm und militärisch. Und ich hörte die innere Stimme mit majestätischer Erhabenheit sprechen. Ich bin der deutsche Kaiser. Ich bin der deutsche Kaiser. Hoheit sucht meine ganze Lebensweise und Denkart vornehm zu gestalten. Und wenn ich dann zur Wirklichkeit zurückkehre, fühlt er sich wenigstens richtig als Professor. Freut er sich seiner errungenen Stellung. Lebe er standesgemäß. Esse und trinke er und lasse es sich wohl sein. Und grübele und studiere er nicht wie ein alter Student immer weiter vor sich hin. Vor lauter Studium versäumt er ja gänzlich den Lebensgenuss. Rom, Via Ottaviano 70, den 8. Februar 1931. Lieber Freund, du schreibst, ich solle öfter spazieren gehen. Dazu habe ich in 200 Jahren noch genug Zeit. Ich arbeite auf Leben und Tod weiter. Diesen Monat sind es eben 30 Jahre, dass ich mit dem Studium des Spiritismus begonnen habe. Unsägliches wäre mir erspart geblieben, wenn man mich in Theologie und Wissenschaft begriffen hätte. Mit besten Grüßen, auch von Katharina, dein Ludwig Staudenmeier. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Personifikation Kind. Du bist der Papa, du musst mit mir spielen. Kindergedichte werden daher gesummt. Kommt ein Vogel geflogen. Beim Spaziergang in der Stadt soll ich an Schaufenster mit Kinderspielzeug stehen bleiben. Ich soll mir Kinderspielzeug kaufen, Kindern beim Spielen zusehen, mich nach Kinderart im Kreis drehen, also durchaus unhoheitlich benehmen. Mich freut alles Kleine, Nette, Zarte, Herzige, Kindliche. Dadurch, dass die Personifikation Kind bei mir einen größeren Einfluss erlangt hat, ist nicht bloß mein Interesse für naives, kindliches Benehmen gestiegen, sondern auch für kindlichen Frohsinn und harmlose Herzensfreude, was auf den ganzen Organismus erfrischend und verjüngend wirkt und über manche Sorge des immer mehr mit dem Verstande arbeitenden, alternden Menschen hinwegsetzt. Monsignore, die Seele ist nicht einfach. Rom, Via Quadro Novembre 154, den 4. Mai 1932. Sehr verehrte Frau Hauptlehrer, für Ihre freundlichen Ostergrüße, die ich heute erhielt, danke ich Ihnen vielmals und erwidere dieselben von ganzem Herzen. Ich habe jetzt zwei möblierte Zimmer mit herrlicher Aussicht. Was nun Ihren so wohlgemeinten Vorschlag anbelangt, wieder nach Freising zurückzukehren, so beweist er mir zwar, dass ich eigentlich doch nicht so allein auf der Welt stehen würde, wenn es darauf ankäme. Allein ich bin hierher gegangen aus theologischen Gründen. Nachdem ich seit Ende 1918 von der Freisinger und Münchner Medizin schmählich zurückgewiesen und psychisch niedergedrückt wurde, werde ich jetzt mit der römischen Kurie anzuknüpfen suchen. Ach, wenn ich an Freising denke, ich erschrecke. Ich habe 31 Jahre dort selbst gelitten und gekämpft für meine Ideale. Und wenn ich an den deutschen Winter denke mit seiner Kälte und seinen Schneemassen, Rom wird notwendig meine zweite Heimat bleiben müssen. Haben Sie keine Sorge um mich. Mir gehört nicht Freising, mir gehört die ganze Welt. Zur Evidenz erkennen, dass der Mensch auch psychisch nichts weniger als eine reine Einheit darstellt. Los, schielen! Schiel doch! Eine große Rolle spielen bei mir zwei meist gehörnt auftretende diabolische Personifikationen. Bock und Pferdefuß, die sich immer wieder, namentlich wenn ich mich zu sehr überanstrenge, in gefährlicher Weise zu entwickeln drohen. Außerdem neigen sie auch zu sexueller Onanie, Grausamkeit und anderen Lastern. Küss den Boden! Opfere dich! Ihre Grüße an die gute, treu besorgte Katharina werde ich nächstens besorgen, wenn ich wieder auf den Friedhof komme. Sie starb am 7. November vorigen Jahres. Beiderseitige Lungenentzündung und so weiter. Es war ein furchtbarer Schlag für mich. Ich stand plötzlich allein da, nachdem sie 12 Jahre in meinem Dienste gewesen war. Während ich Ihnen vom Tode der Katharina schreibe, rollen mir die Tränen herunter. Die Fotografie von uns Vieren, die Sie mir seinerzeit zuzusenden die Güte hatten, ist mir jetzt noch wertvoller. Rom, Heiliges Büro, Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition, 12. Februar 1939. Sehr geehrter Herr Dr. Schädel, ich suchte seinerzeit Professor Staudenmayr auf, als ihm gerade, sagen wir, ein Unglück zugestoßen war. Kurz vorher war nämlich auf tragische Weise seine Haushälterin, die in mittleren Jahren stand, ums Leben gekommen. In einem Anfall von Schwermut hatte sie sich durch Einnahme eines Schlafmittels in zu starker Menge vergiftet und starb im hiesigen Ospedale Santo Spirito. Sie war in Rom sehr einsam gewesen. Bei ihrem Dienstherrn fand sie wenig Unterhaltung. Er ging ganz in seinen Studien und den damit verbundenen Versuchen an seiner eigenen Person über das Zustandekommen der menschlichen Erkenntnis im Wach- und Schlafzustand auf. Der italienischen Sprache nicht mächtig, konnte sich die Haushälterin mit ihrer Umgebung nicht verständigen. Spaziergänge, die ihr der Herr Professor empfahl und auf denen sie einsam blieb, boten ihr keine Zerstreuung. Indem ich ihren Nachforschungen guten Erfolg wünsche, verbleibe ich mit verehrungsvoller Begrüßung ihr sehr ergebener Monsignore Dr. Hermann Maria Santifaller. Bei allen Magiern der Vorzeit spielt das Gesetz der Umwandlung der Nervenenergie eine außerordentlich wichtige Rolle. Eine von ihnen hatte sich bis zum Halse eingraben lassen. Mittel der verschiedensten Art, meist unangenehme, der Kopf ragte über dem Erdboden, wie Hungern, Frieren, Nachtwachen, Anhalten des Atems, anstrengende Körperstellungen, das Gesicht himmelwärts gekehrt, zum Beispiel stundenlanges Knien, die Augen weit geöffnet, selbst körperliche Misshandlungen werden angewendet, in die unbarmherzig niederbrennenden Strahlen der Tropensonne. Ein wissenschaftlicher Magier, auch nur mit den Wimpern Achselzucken, wird die Nervenenergie hauptsächlich von daher zu bekommen suchen, wo sie in größter Menge und am bequemsten zu erhalten ist, das heißt von den Muskeln. Meine magischen Versuche erforderten häufig andauernde Muskelkontraktionen. Dadurch entstanden im betreffenden Organ natürlich Blutstauungen. Dieselben wurden von mir oft noch weiter durch verschiedene Mittel, wie zum Beispiel durch Unterbinden, verstärkt, sodass das Organ, ähnlich wie beim Einschlafen der Arme und Beine, schwer und unempfindlich wurde. Prinzip war dabei, durch Hemmung des Blutumlaufs und damit auch der Empfindlichkeit nachträglich einen umso stärkeren Blut- und Energiestrom nach dem betreffenden Organ zu erzielen. Bei näherer Beobachtung fühlt man in der Regel zu Beginn eines Versuchs nicht bloß den Eintritt des Energiestromes, sondern auch ein Anschwellen und sogar Starrwerden des Organs. Ich möchte diese Erregung eines Organs, welche mir in mancher Beziehung mit der allerdings nur reflektorisch eintretenden sexuellen Erektion vergleichbar zu sein scheint, ebenfalls als Erektion bezeichnen. Rom, Via Quadro Novembre 154, den 18. November 1932. Sehr verehrte Frau Hauptlehrer, Ihre freundliche Postkarte vom 15. des Monats habe ich erhalten. Im Gesundheitszustand ist ein kleiner Rückschlag eingetreten. Im Sommer befand ich mich schon von Jugend auf immer besser. Ich möchte am liebsten 24 bis 28 Grad Zimmerwärme. Was meine Arbeiten anbelangt, so sind sie sehr verwickelt und gehen nach verschiedenen Richtungen. Unter anderem studierte ich den Alterungsprozess an mir selber seit 30 Jahren. Ein Buch darüber habe ich bereits vor 6 oder 7 Jahren in die Schreibmaschine diktiert. Ich warte ab. Die Hornochsen in München und Umgebung, das heißt unterhalb Feldmoching, begreifen mich ja doch nicht. Der Alterungsprozess ist etwas ganz anderes, als man bisher annimmt. Dass ich mich zum Beispiel in der Beobachtung der Darmerektionen nicht täusche, ergibt sich daraus, dass ich bei meinem meist sehr mageren Körper ohne weiteres die starke Hervorwölbung des Colon transversum sehen kann. Sobald der Bockfuß auftritt. Mein Bockfuß kann ferner den Dickdarm in der verschiedensten Weise biegen und winden und in der Lage verändern, namentlich auch, um seine Erektion besser zu verdecken. Sein Freund berichtet, dass Staudenmeier ihn einmal nötigte, den Stuhlgang im Nachtstuhl zu besichtigen. Der Bockfuß machte Ziegenkot, der Pferdefuß Pferdeäpfel. Gelegentlich, wenn die Darmbeschwerden zu arg wurden und keine Verhandlung mit den Personifikationen half, sah er Staudenmeier 20 Schweizer Pillen auf einen Sitz nehmen. Munk über die Funktionen der Großhirnrinde, Berlin 1890. So liegen nach eigenen Mitteilungen der Personifikationen die peripheren, spezifischen End- und Lustnerven für die hoheitlichen und vornehmen Gefühle hauptsächlich in der Pylorusgegend, diejenigen für die religiösen und erhabenen besonders in der oberen Dünndarmgegend, Plexus solaris ciliacus, für die teuflischen, gemeinen und minderwertigen Gefühle und Triebe zum Teil im Dickdarm- und Enddarmgebiet. Letzteres macht begreiflich, warum das Stinken der Teufel in der Magie eine Rolle spielt und dass meine teuflische Bockfuß-Personifikation Meister in der Erzeugung von Darmgas-Geruchshalluzinationen ist. Ine, Mene, Murz, Gebäude, Leiber, Grunderstehen, Niederweiber. Die denken wie besessen an das nächste Menschenfressen. Nicht selten kam ich mir fast vor wie ein Weißer, der unvorsichtig zu weit vordringt, unter die Wilden Afrikas geriet und ringsumher von ihnen bedroht wird. Oft rief mir dann eine wohlbekannte innere Stimme zu: Quälen ist Lust. Einmal hielt ich den beiden vor, dass sie mich durch ihre Quälereien vorzeitig ins Grab brächten, und erhielt zur Antwort: Das ist uns gerade recht. Glaubst du denn, wir wollen ein Leben, in dem wir immer nur Dreck schieben müssen? Bordelon. New York im Juli 1939, werter Herr Schädel. Da Staudenmayers äußerer Lebensgang farblos und ereignisarm ist, bleibt umso bemerkenswerter, was ihm innerlich widerfuhr. Dieses Widerspiel von außen und innen entspricht zu Recht den Proportionen der asketischen Biografie eines Yogi oder Heiligen. Sein resolutes Verhalten im Umgange mit den Versuchungen seiner Dämonen hätte einem solchen zur Ehre gereicht. Obwohl er Theologie studiert hatte, war er doch vielmehr der Professor der Experimentalchemie. Er scheint durch sein Experimentieren das technische Prinzip der Visualisierung von Bildern, wie es das Yoga kennt, erfasst zu haben. Und jetzt Glück auf zur verlorenen Handschrift. Staudenmayers trefflicher Neffe wird uns wohl Aufschluss bringen. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Heinrich Heiligenthal. Rom, Via Quattro Novembre 154, 5. Juni 1933. Sehr verehrte Frau Hauptlehrer, schon längst wollte ich Ihnen schreiben, allein Sie glauben gar nicht, wie viel ich Arbeit habe. Meine Experimente nehmen mir natürlich die meiste Zeit weg. Heute früh habe ich im verdunkelten Schlafzimmer unter gleichzeitiger schwerer Muskelanstrengung von 7,5 bis 11,5 Uhr im Bett studiert, zudem mit einer schwarzen Binde über den Augen. Dann aufstehen, lavori in economia domestica, dann nachmittags Studium an meinem Buche, dann wieder Übungen im Dunkeln. Das Studium der Experimentalmagie betrachte ich jetzt fast nur mehr als eine Art Vorarbeit und Vorbedingung zur Erreichung eines viel größeren und begehrenswerteren Zieles. Ob ich heuer noch vor der Theologie auftreten kann, weiß ich noch nicht sicher. Indem ich Sie und Herrn Gemahl vielmals grüße, zeichne ich mich als Ihr ergebener Dr. Ludwig Staudenmayer. Freising, Oberbayern, 22. Februar 1940. Verehrter Herr Dr. Schädel, nun fand ich meine letzte Korrespondenz mit Dr. Staudenmayer. Sein Buch, das er 1933 nicht mehr vollenden konnte, heißt »Das Problem des Alterns«. Er experimentierte mit verbundenen Augen stundenlang an sich selbst. Das ist alles, was ich Ihnen noch berichten kann über den Mann, den ich achtete und bemitleidete und der ein Opfer seiner Forschungen geworden ist. In einer Mauernische eines Friedhofes, über den die Schatten einer römischen Südlandsnacht gleiten, hat sein forschender Geist Ruhe gefunden. Mit besten Grüßen, Frau Sophie Deutschmann, Hauptlehrerin im Ruhestand. Übrigens ist es auch leicht, den Astralleib zu vervielfältigen. Ich stellte mir zum Beispiel nachts beim Auf- und Abgehen im Garten möglichst lebhaft vor, dass außer mir noch drei weitere gleiche Gestalten vorhanden seien. Allmählich bildete sich die entsprechende Gefühlshalluzination. Es schienen dann vor mir drei mir völlig gleich gekleidete Staudenmayer in gleichem Tempo zu gehen. Sie blieben stehen, wenn ich stehen blieb, streckten die Hände aus, wenn ich es tat und so weiter, weil ich es ebenso eingelernt hatte. Rom, Heiliges Büro, Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition, 4. März 1940. Werter Herr Dr. Schädel, Eine andere seiner seltsamen Ideen war, dass er sich für verjüngt hielt. Mehr als einmal sprach er davon, wenn ich zu Besuch kam, und holte wie zum Beweis einen Spiegel und zeigte mir darin seine weißen Haare, die angefangen hätten, schwarz nachzuwachsen. Er widmete sich nur noch den Versuchen, das körperliche Altern zu verhindern, um auch den Körper unsterblich zu machen. Ein Ziel, dem so viele Alchemisten in Ost und West nachgejagt waren. Doch er hatte wohl das höhere Ziel, über die Geistseele in die religiöse Sphäre vorzustoßen. Er wurde aber auch von Zweifeln gequält, ob er solch gewaltige Aufgaben bewältigen könne. Das beweist seine letzte Personifikation, von der er mir erzählte, nämlich die des Schusters Simon, jenes brutalen Menschen, dem der Sohn Ludwigs des 16. überantwortet wurde, damit er ihn zu Tode quäle. Krumbach, Schwaben, 25. April 1940. Sehr geehrter Herr Dr. Schädel, leider bin ich nicht in der Lage, Ihnen, Herr Doktor, weitere Forschungsergebnisse des Verstorbenen zu übermitteln, und zwar aus folgenden Gründen. Vor ungefähr 1 bis 2 Jahren interessierte sich ein katholischer Theologe, der auch in Psychologie arbeitet, für die hinterlassenen Forschungsergebnisse. Ich sandte ihm das Manuskript über das Problem des Alterns von einem, der gestorben, und außerdem noch umfangreiche Stenogramme zur Einsicht zu. Er hatte über die neuen und letzten Arbeiten des teuren Verstorbenen mir mitgeteilt, dass hier, Hochwürden Herr Professor, Irrwege gegangen wäre. Betreffender Herr ersuchte mich um die Erlaubnis, die Stenogramme vernichten zu dürfen. Ich sprach in dieser Sache mit meiner Stiefmutter und Tante, die ja die eigentlichen Verwandten des hochwürdigen Herrn Professor sind, und da letztere sehr religiös sind, gaben sie ihre Zustimmung. Mit deutschem Gruß, Ihr Ergebener Karl Nördlinger. Trotz seines großen Fachwissens in Naturwissenschaft und Theologie, trotz seiner tollkühnen okkulten Experimente, blieb Professor Staudenmeier ein herzensguter, schlichter Mensch von lauterem, kindlichem Wesen. An einem seiner letzten Tage im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wünschte er, dass ich ihm die Beichte abnehme. Am Tag darauf rief der Professor bei meinem nachmittäglichen Eintreten in sein Krankenzimmer in jubelndem Ton aus: Monsignore, wie herrlich war es heute in der Frühe, Sonne, Licht, Blumen, die heilige Kommunion. Er war vollends glücklich. Die Nachricht von seinem Tod erreichte mich wenig später im Urlaub. Mit einem Gebet für die Seele des teuren Verstorbenen verbleibe ich, Ihr sehr ergebener Monsignore Dr. Santifer. München, 29. Januar 1977. Verehrter Herr Bassange, leider kann ich Ihren Erwartungen nicht entsprechen. Es ist bestimmt so, dass das Haupt- und Lebenswerk Staudenmeiers dem Autodafé überantwortet ist, beziehungsweise, da ich nur weiß, dass es jener Geistliche mit der Zusage der Verbrennung den Schwestern abluchste, überantwortet werden sollte. Und, wie ich schon schrieb, vermutlich hat der Verblendete das auch ausgeführt, voll der Überzeugung, der ewigen Seele des Dahingegangenen einen letzten, besser wissenden Liebesdienst zu tun. Heiligenthal jedenfalls hat das Manuskript nie mitgenommen, so wenig wie ich es je zu sehen bekam, und wir beide waren dahinterher wie der Teufel hinter der armen Seele. Wir wollten zu erhellen versuchen, dass in Staudenmeier seelische Mächte aufbrachen, denen sein katholisch-abendländisches, professoral-priesterliches Bewusstsein nicht gewachsen war, die es nicht auffassen konnte. Um's in einem Bild zu sagen, mir scheint, es ging da vergleichsweise so zu, als wenn ein Kristallstoff dadurch, dass er in ein ungeeignetes Medium gerät, nicht nach seinen ihm gegebenen Gesetzen auskristallisieren kann, sondern in ungemäße Form gerinnt. Und wir wollten die eigentlich gemeint gewesene Formel erschließen. Nach Heiligenthals ewig beklagenswertem, allzu frühen Tod ist jedoch die einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit mit dem genialen Mythologen dahin. Mit freundlichem Gruß, Dr. Wilhelm Schädel, Nervenarzt. Morbus Saker von Ulrich Bassange. Mit Michael Habeck als Professor Staudenmayer und seine Personifikationen, Stefan Wilkening, Dr. Schädel, Achim Höppner, Professor Heiligenthal, Hubert Mulzer, Monsignore Santifaller, Stefan Liedtke, Karl Nördlinger und Luise Deschauer, Hauptlehrerin Deutschmann. Lars Kurz, Gitarre und Bass, Klaus Schiefer, Schlagzeug, Ulrich Bassange, Komposition und Gitarre. Ton und Technik, Jochen Schäfter, Monika Folger, Lars Kurz. Mischung, Michael Heilrath. Realisation, Ulrich Bassange. Produktion, Westdeutscher Rundfunk, 2006.